suchst nur den Moment, um mit mir den Abschied zu klären. Du wohnst noch hier mit deinem Kram, doch in Gedanken bist du schon fern. Und ich red so viel ich kann, damit du nicht den Satz sagen kannst. Alles, was du dir sehnst, genau das macht mir heute schon Angst. Geh nicht, auch wenn du mich nicht mehr willst. Geh nicht, auch wenn du nicht mehr ganz bei mir bist. Schaff ich das hier nicht? Geh nicht, geh nicht. Ich halt's nicht aus, wenn du mich vergisst. Ich führe dich hier mit mir im Kreis, spüre, wie ich mich selbst verliere. Alles, was noch übrig bleibt, das hängt alleine an dir. Wie du mich auf Abstand hältst, umso schlimmer wird meine Angst. Und ich red die Stille voll, damit du nur nicht fort von mir kannst. Geh nicht, auch wenn du mich nicht mehr willst. Geh nicht, auch wenn du nicht mehr ganz bei mir bist. Schaff ich das hier nicht? Geh nicht, geh nicht. Ich halt's nicht aus, wenn du mich vergisst. Du wirkst so hart, redest viel zu klar, mehr als ich aushalten kann. Geh nicht, geh nicht. Geh nicht, geh nicht. Nicht mehr willst. Geh nicht, auch wenn du nicht mehr ganz bei mir bist. Geh nicht, ohne dich schaff ich das hier nicht. Geh nicht, ich halt's nicht aus, wenn du mich vergisst.